Tag. Ich gönn mir noch einen Hicktag. Rauch ne Tüte, Big Bad und spring herum im Zickzack. Der Virus hat mich infiziert, infiziert, infiziert. Es wird Zeit, dass es eskaliert, eskaliert, eskaliert. Und ich klapper, klapper, klapper mit den Zähnen früh um 6. Mach ne Tüte an und puff, puff das Tränentrübsel weg. Bin am Steppen, bin am Peppen, keiner kann mich heute Nacht retten. Und ich stampfe mit den Füßen, fuck, ich stampfe wie besessen. Erstmal ein Vergessen, trink nen Shot auf die Diva. Ich mag eigentlich nur Braunen, doch für sie gibt's heute Tequila. Einen Smalltalk find ich raus, ihr Name ist Lolita. Sie ist eigentlich ganz süß, wie sie zappelt mit ihrem Kiefer. Zeig mir, wie du abgehen kannst auf 170 BPM. So wie sie den takten können, ist leider nur die wenigsten. Der Kick ist vorbei, sie fehlt um noch einen Song. Meine Fans auf Hardcore und das all night long, oh. Strahlen haben einen recht schönen Glanz. Doch das einzige, was sie will, ist mein Cash und mein Schwanz. Aber nein, Mann, ich bleib cool und entspannt. Sie soll später wiederkommen, weil ich jetzt erstmal tanz. Nur dank unserer Mucke machst du Party bis zum Ghetto. Das einzige, was mein Herz fühlt, ist Schranz, Rap und Techno. Hin und wieder lustig, aggressiv oder Ghetto. Doch egal, wie man's nimmt, da ist noch einiges im Petto. Jede Nacht am Ballern schießt die Kick mit der Pumpgun. Um wirklich gut zu ficken, sind mir deine Beats zu langsam. Sie kriegt 170 Stöße hier in einer Minute. Das ist Hardcore, Bitch, hier kommt dir unser Terror zugute. Ficken, Alter!